stumm, wer sich umdreht, fällt um. Wer sich umdreht, wird stumm. Wer sich umdreht, hat um. Wer sich umdreht, ist klein. Wer sich umdreht, fliegt rein.